Man traute sich nicht, wartete erst einmal auf die Richtlinien, die aber kamen nicht. Stattdessen begann das große Postenschieben. Hans Flesch wurde entlassen. Richard Kolb, Alt-PG und Hörspielspezialist, wurde sein Nachfolger. Arnold Bronnen übernahm die aktuelle Abteilung. Betroffen von all dem war auch die Hörspielarbeit. Zentralisierung auch hier. Der Programmrat hatte 1932 einen Hörspielausschuss aller Sender eingerichtet, der die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordinieren sollte. Folgen hatte seine Arbeit keine mehr. Aber die Programmdienst GmbH. Sie war ebenfalls eine Gründung der RRG und schloss seit 1931 zentral für alle Sender die Verträge mit den Autoren, sorgte für die Verbreitung ihrer Manuskripte und zahlte die Honorare.